Und wir kommen zum heutigen Predigttext. Die Taktik des Feindes, Umgang mit der Versuchung oder mit Versuchungen. Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass sich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten: Wir wollen uns mit dir in Kepherem, in der Ebene von Ono, treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen: Ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ihr eure Aufforderungen folgen würde. Noch 4-mal schickten sie mir dieselbe Botschaft und jedes Mal gab ich ihnen die gleiche Antwort. Doch Sanballat sandte mir zum 5. Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand: Die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Juda auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Ich ließ ihm ausrichten: Keine deiner Behauptungen ist wahr. Sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen und die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete: Herr, gib mir Mut und Kraft. Eines Tages besuchte ich Schemaja, den Sohn von Delaja und Enkel von Mehetabel. Denn er konnte nicht zu mir kommen. Er sagte zu mir: Wir müssen uns im inneren Raum des Tempels treffen und die Türen fest verschließen. Sie wollen dich nämlich umbringen, noch heute Nacht. Ich entgegnete: Ein Mann wie ich läuft nicht davon. Außerdem bin ich kein Priester. Ich darf den inneren Raum des Tempels überhaupt nicht betreten, sonst habe ich mein Leben verwirkt. Nein, ich gehe nicht. Mir war klar geworden, dass Schemaja nicht in Gottes Auftrag sprach. Er tat, als habe er eine Botschaft von Gott empfangen. Doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. So hätten sie meinen guten Ruf zerstört und mich zur Zielscheibe des Spotts machen zu können. Ach Gott, vergiss nicht, was mir Tobia und Sanballat angetan haben. Denke daran, dass die Prophetin Noadja und die anderen Propheten mich einschüchtern wollten. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Während dieser ganzen Zeit hatten einige einflussreiche Männer aus Juda ständig an Tobia geschrieben und auch Briefe von ihm erhalten. Viele Judäer hatten ihm Beistand geschworen, denn er war der Schwiegersohn von Shechania, dem Sohn von Arach, und sein Johanan war mit einer Tochter von Meschulam, dem Sohn von Berechia, verheiratet. Darum hoben sie vor mir Tobias Verdienste hervor und meldeten ihm alles, was ich gesagt hatte. Tobia wollte mich daraufhin mit Briefen einschüchtern. Wir befinden uns in einer Predigtreihe durch das Buch Nehemia. Und ich möchte zum Anfang nochmal einen kurzen Rückblick geben, was wir schon alles uns angeschaut haben. Also Nehemia, der war von Gott berufen worden, die Stadtmauer in Jerusalem wieder aufzubauen. Die Mauer war nämlich komplett zerstört und die Stadt lag im Grunde in der Hand der Feinde. Und wie durch ein Wunder wurde Nehemia tatsächlich vom persischen König nach Jerusalem gesandt, um die Mauer aufzubauen. Und der persische König hat sogar aus eigener Kasse dafür bezahlt, dass diese Stadt und die Mauer wieder errichtet wird. Und Nehemia hat es auch geschafft, die Bewohner Jerusalems zu ermutigen, genau das zu tun, die Mauer zu bauen, trotz aller Schwierigkeiten, denn rings um die Stadt lagerten auch oder waren Feinde, die natürlich nicht einfach zuschauen wollten, wie Nehemia diese Stadt wieder aufbaut. Und so sabotierten sie den Bau mit allen möglichen Mitteln. Und trotz allem schenkte Gott es, dass die Mauer Stück für Stück für Stück gebaut werden konnte. Und wenn wir nun in den ersten Vers schauen von Kapitel 6, dann lesen wir dort: Sanballat, Tobia, der Araber Geshem und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass sich die Stadtmauer wieder aufgebaut hatte und dass sie keine Lücken mehr aufwies. Nur die Torflügel hatten wir noch nicht eingesetzt. Also hier im 6. Kapitel ist die Mauer so gut wie fertig. Die Mauer an sich ist schon komplett fertig, es fehlen nur noch die Torflügel. Und natürlich ohne Torflügel ist die Mauer noch nicht sicher, aber im Grunde steht die Vollendung kurz bevor. Und vermutlich hatte im Vorfeld niemand daran geglaubt, so weit überhaupt zu kommen, aber Gott hat es in seiner Gnade geschenkt. Aber wie so oft ist auch der Feind nicht fern. Und so werden wir hier nochmal Zeuge davon, dass die Feinde mit allen Mitteln versuchten, nochmal volle Power diesen Bau zu stoppen. Und die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Die Taktik des Feindes, Umgang mit Versuchungen. Denn Nehemia sieht sich hier noch einmal der geballten Kraft der Feinde und auch Anfechtungen und Versuchungen entgegengesetzt. Und ich glaube auch, dass dieses Thema uns alle heute noch betrifft. Denn es ist eine Tatsache, dass jeder Christ, jeder Nachfolger Jesu mit Anfechtungen und Versuchungen zu kämpfen hat. Man könnte es auch anders ausdrücken, mit anderen Worten, Angriffe Satans oder auch verlockende Angebote, mit denen Satan versucht, uns und Gott zu entzweien, uns von Gott abzubringen. Und tatsächlich gab es in der ganzen Bibel nicht einen einzigen Menschen, der nicht Versuchungen und Anfechtungen ausgesetzt war, nicht einmal Jesus Christus. Und deswegen glaube ich, dass wir alle damit zu tun haben. Und das ist auch nur verständlich. Denn natürlich schaut der Feind Gottes, der Teufel, nicht einfach zu, wenn Menschen ein Leben zu Gottes Ehre führen wollen. Wenn Menschen sich am Gardasee taufen lassen oder wenn du versuchst, ja, Zeit mit Gott zu verbringen, auf Gottes Wort zu hören. Natürlich schaut der Teufel nicht einfach zu. Warum sollte er? Er wird alles daran setzen, dich davon abzubringen, ein Leben zu Gottes Ehre zu führen. Als ich mein Theologiestudium in Gießen angefangen habe, da sagte einer der Dozenten zu uns in der ersten Woche, und ich glaube, ich werde es nicht vergessen, wunderbar, dass Sie jetzt anfangen, Vollzeit Gottes Wort zu studieren. Wunderbar. Aber passen Sie auch auf sich auf. Denn der Teufel wird alles daran setzen, Sie davon abzubringen. Und auch Jesus sagte genau das zu seinen Jüngern. Er warnte sie: Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja, wir Christen erleben tagtäglich Versuchungen und Anfechtungen, und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen und zu schauen, mit welchen Mitteln der Feind versucht, uns von Gott abzubringen und wie wir dem entgegen, was wir dem entgegensetzen können. Wir schauen uns den ersten Punkt an: die Taktik des Feindes, Angst, Lügen und Verlockung. Wir schauen in das Wort Gottes, in die Verse 2 bis 4. Da ließen Sanballat und Geshem mir ausrichten: Nehemia, wir wollen uns mit dir in Kephirim, in der Ebene von Ono, treffen. Weil sie aber einen Anschlag gegen mich planten, schickte ich ihnen einen Boten und ließ ihnen sagen: Ich kann nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden, wenn ich eurer Einladung folgen würde. Also folgende Situation. Die Mauer ist fast fertig, die Feinde kriegen das mit und was tun sie? Sie schreiben Nehemia einen Brief, ganz diplomatisch. Und sie bitten ihn, in diese Ebene von Ono zu kommen. Die lag etwa 45 Kilometer von Jerusalem entfernt, so genau an der Grenze zu Samarien und Aschdod, den Gebieten der Feinde. Sie wollten, dass Nehemia dorthin kommt, aber Nehemia wittert da den Braten. Er weiß, die Feinde hatten in der Vergangenheit mit allen Mitteln versucht, den Bau zu verhindern und sie würden wahrscheinlich auch diesmal nicht davor abschrecken, irgendwas Schlimmes zu tun. Und genau das ist auch der Plan, der dahinter steckt. Die Feinde von Nehemia versuchen noch einmal, jetzt mit geballter Kraft den Bau zu verhindern und das tun sie, indem sie sprichwörtlich der Schlange den Kopf abschlagen wollen. Sie wollen Nehemia aus dem Weg räumen und zwar mit allen Mitteln. Und so schreibt Sanballat ihm noch einen fünften Brief und der hat es ganz schön in sich, Verse 5 bis 9. Sanballat sandte mir noch einen fünften Brief, diesmal einen unverschlossenen. Darin stand: Die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du sogar König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Judäa auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr, sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen. Also dieser fünfte Brief, das ist ein offener Brief. Das kennen wir noch heute. Ein offener Brief bedeutet, jeder konnte das lesen. Ja? Und gibt es zum Beispiel an die Bundesregierung oder an irgendwelche Firmen, offener Brief an Nestle mit Beschwerden oder was auch immer. Und merkt ihr, was Sanballat hier tut? Er droht Nehemia auf eine ganz höfliche Art und Weise. Er stellt sich eigentlich als ein Freund Nehemias dar, der ihn hier vor Gerüchten warnen will. Aber es ist ganz offensichtlich, durch diesen offenen Brief werden erst die Gerüchte in die Welt getragen. Die Gerüchte setzt er damit selbst in die Welt. Ja, und stellt sich aber als ein Freund dar. Nehemia, ich will dich nur warnen. Natürlich wird auch der König davon erfahren. Und wir können uns vorstellen, wenn der persische König, der mächtigste Mann der Welt, erfährt, dass sein Statthalter Nehemia sich selbst zum König ausrufen will, das wäre natürlich verheerend. Also Sanballat versucht hier durch Lügen und Gerüchte Nehemia einzuschüchtern und ihm Angst einzujagen. Und zum Glück erkennt Nehemia das und spricht in Vers 9: Sie wollten uns Angst einjagen und die Fertigstellung der Mauer verhindern. Ich aber betete zu Gott: Herr, gib mir Kraft und gib mir Mut. In den Versen 10 bis 13 folgt dann noch eine zweite Situation. Diesmal trifft sich Nehemia mit einem Priester und Propheten Gottes, der im Tempel dient. Und dieser Priester und Prophet, der sagt zu Nehemia: Ich habe eine Botschaft von Gott für dich. Gott möchte dich warnen. Deine Feinde wollen dich umbringen und deshalb musst du mit mir in den innersten Raum des Tempels kommen und dort verstecken wir uns. Das sagt Gott. Aber auch hierbei handelt es sich letztlich um eine Lüge. Und das erkennt Nehemia und er spricht auch da in Vers 13: Sie wollten mir Angst einjagen und mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte. Und am Ende des Kapitels gibt es dann noch eine dritte Geschichte, die wir uns jetzt nicht anschauen aus Zeitgründen, aber Vielleicht wird schon deutlich, die Feinde versuchten hier mit allen Mitteln, Nehemia loszuwerden oder ihn einzuschüchtern. Durch Lügen, durch Gerüchte, durch Verrat, durch Betrug, durch Angstmacherei. Und all das hatte nur einen Zweck, den Mauerbau zu unterbrechen. Und ohne dass die Feinde es vermutlich wussten, waren sie damit letztlich auch Werkzeuge Satans. Denn Satan, wie eingangs gesagt, versucht uns davon abzuhalten, Gott nachzufolgen, Gott zu vertrauen, auch Gottes Auftrag auszuführen, Jesus Christus nachzufolgen. Er steckt hinter diesen vielfältigen Versuchungen, die auch uns tagtäglich treffen. Und so unterschiedlich sie auch sein können, sie haben eigentlich immer das eine Ziel, wir sollen aufhören, gottesfürchtig zu sein. Wir sollen aufhören, an Gottes Wort zu glauben. Wir sollen aufhören, zu vertrauen, dass Gott alles im Griff hat. Wir sollen aufhören, ja, Gottes Auftrag auch auszuführen, genau wie Nehemia hier. Er soll aufhören, den Auftrag auszuführen und die Mauer zu bauen. Und ich weiß nicht, ich glaube, dass jeder von uns mit anderen Versuchungen und Anfechtungen im Alltag zu kämpfen hat. Wahrscheinlich könnte jeder jetzt eigene Dinge nennen. Nehemia hat damit zu kämpfen, dass die Feinde ihm Angst machen wollen und seine Autorität auch untergraben wollen und er damit aus Angst vor den Menschen nicht mehr auf Gott vertraut. Ich habe mal eine blöde Frage. War schon mal jemand von euch in Afrika? Ja, ein paar, ne? Ja, schon mehr. Oder in Südostasien? Bestimmt auch einige, ne? Dann kennt ihr vielleicht sicherlich sogar die Krankheit Malaria. Vielleicht hatte das auch schon jemand. Malaria ist eine ziemlich ätzende Krankheit. Die hat eigentlich ähnliche Symptome wie eine Grippe, nur schlimmer. Und sie wird durch Mücken übertragen. Jährlich erkranken etwa 215 Millionen Menschen an Malaria. Eine halbe Million Menschen stirbt jährlich daran. Warum erzähle ich das? Ich stelle einfach mal die komische Behauptung auf, Versuchungen sind wie Malaria. Versuchungen sind wie Malaria. Warum ist das so? Vier Indikatoren. Der erste Punkt: Malaria und Versuchungen kommen letztlich vom Feind. Der Teufel versucht damit durch Krankheiten, aber gut, Krankheiten können auch Anfechtungen sein, aber durch Malaria wie auch durch Versuchungen unser Vertrauen in Gott zu schwächen. Der zweite Punkt, was Malaria so schlimm macht, ist, habe ich mir zumindest sagen lassen, dass es deine körperliche Schwachstelle am stärksten trifft. Heißt, wenn du schnell Fieber bekommst, bekommst du bei Malaria so richtig Fieber. Wenn du schnell Schüttelfrost bekommst, kriegst du so richtig Schüttelfrost. Und so weiter. Könnte man jetzt mit den Symptomen so abarbeiten. Und bei Versuchungen ist es genauso. Wenn du zum Beispiel beim Thema Finanzen sehr zu kämpfen hast, dann werden vermutlich dort die meisten Versuchungen aufkommen. Wenn du ein zu großes Ego hast, dann ist vermutlich Stolz ein Thema für dich, das immer wieder aufkommt. Wenn du anders ein zu geringes Selbstbewusstsein hast, dann wird der Teufel wahrscheinlich dort ansetzen und dich angreifen. Oder Thema Sexualität. Wenn das deine Schwachstelle ist, dann kommen vielleicht dort die stärksten Versuchungen. Versteht ihr? Die Schwachstelle trifft es meist am härtesten. Weißt du, was deine geistlichen Schwachstellen sind? Beziehungsweise anders gesagt, wo du am meisten versucht bist, nicht mehr auf Gott zu vertrauen, nicht mehr an Gottes Wort zu glauben, sondern an das Lügen zu glauben. Wo sind diese Punkte in deinem Leben? Ein dritter Indikator. Malaria verläuft in Schüben. Das bedeutet, du wirst krank, du liegst flach, dir geht es nach ein paar Tagen wieder besser und du denkst, du hast es überstanden und dann bricht es wieder aus. Und diesmal vielleicht sogar schlimmer als zuvor. Bei Versuchungen ist das auch so. Man hat nicht einmal im Leben damit zu kämpfen und ist dann immun. Nein, der Teufel versucht uns ständig von Gott abzubringen, jeden Tag. Und vielleicht sitzt du hier und du hast schon seit Jahren oder Jahrzehnten mit bestimmten Versuchungen zu kämpfen. Ich finde, im Text wird es auch schön deutlich, dass Nehemia ständig damit zu kämpfen hat. Er kriegt nicht nur einen Brief, er kriegt 5 Briefe seiner Feinde. Er hat nicht nur Feinde außerhalb von Jerusalem, auch innerhalb der Stadt. Sogar Männer Gottes. Und so hat er ständig zu kämpfen. Und es ist eben so, Versuchungen kommen immer wieder und das zermürbt. Ein 4. und letzter Indikator, warum Versuchungen wie Malaria sind: Malaria wirst du nicht mehr los. Wenn du einmal infiziert bist, dann bleiben die Parasiten in deinem Blut, dann kannst du auch kein Blut mehr spenden. Und ja, auch Versuchungen wirst du den Rest deines Lebens erleben. Gott schenkt es in seiner Gnade, dass wir in manchen Bereichen wirklich den Versuchungen besser standhalten können, dass wir besser gerüstet gegen die Angriffe des Teufels sind und dass sie auch weniger werden. Das nennt man auch den Prozess der Heiligung. Aber Versuchungen wird es dein ganzes Leben lang geben. Und so zeigt sich kommt die Frage auf, was können wir dann machen? Und wir kommen zum 2. Punkt: Umgang mit Versuchungen. Wir haben uns gerade angeschaut, wie der Teufel uns angreift. Durch Verlockungen, durch Lügen, durch Zweifel, durch Angst. Dadurch will er uns dazu bringen, nicht mehr auf Gott zu vertrauen, nicht auf Gottes Wort zu hören, sondern durch Angst, durch Lügen, eben diesen vermeintlichen Wahrheiten, die sich aber letztlich als Lügen entpuppen, zu glauben. Und um dem standzuhalten, ist es natürlich erstmal wichtig, diese Versuchungen überhaupt zu erkennen. Und dann im 2. Schritt zu schauen, was können wir tun. Nehemia hat es durch Gottes Gnade in dieser Geschichte, in diesen 3 Geschichten eigentlich, geschafft, die Taktik seiner Feinde immer zu durchschauen. Er hat immer erkannt, die Feinde wollten mir Angst einjagen. Und was ihm dabei geholfen hat, sind 2 Dinge. Erstens, Nehemia kennt Gott und er kennt Gottes Wort. Nehemia kennt sich in Gottes Wort in der Bibel aus, zumindest das, was es von der Bibel damals schon gab. Und das hilft ihm, die Lügen seiner Feinde zu entlarven. Nehmen wir uns das Beispiel dieses komischen Priesters. Ein angesehener Mann Gottes kommt zu ihm und sagt: Ich habe eine Botschaft von Gott für dich. Komm mit mir in den innersten Raum des Tempels und lass uns dort verstecken, damit du nicht stirbst. Nehemia kennt Gottes Wort und er weiß, Gott hat verboten. Er hat gesagt, niemand außer einem Priester darf in den inneren Raum des Tempels gehen. Und weil er Gottes Wort kennt, kann er diese Lüge entlarven. Und er spricht in Vers 12: Mir war klar geworden, dass Schemaja, das ist dieser Priester, nicht im Auftrag Gottes sprach. Er tat so, als habe er eine Botschaft Gottes empfangen, doch in Wirklichkeit hatten Tobia und Sanballat ihn bestochen. Sie wollten mich zu einer Tat verleiten, durch die ich mich schuldig machte, vor Gott schuldig machte. Gott und sein Wort zu kennen, das hilft, die Lügen des Teufels zu entlarven. Und wisst ihr, übrigens hat Jesus nichts anderes getan. Als er in der Wüste vom Teufel versucht wurde, deckte er die Lügen mit der Wahrheit Gottes auf. Den Lügen des Teufels stellte er die Wahrheit Gottes entgegen, das Wort Gottes. Er zitierte das Alte Testament. Gottes Wort. Und ich möchte dich ermutigen, auch in Gottes Wort zu schauen, wenn du mit Versuchungen zu kämpfen hast. Nehmen wir uns ein paar Beispiele. Wenn Sex außerhalb der Ehe für dich super verlockend ist, dann schau in Gottes Wort. Was hat Gott dazu zu sagen? Glaubst du Gott, dass es nur eine Lüge ist, die dir sagt, das wäre gut für dich? Glaubst du, dass es eigentlich dir nicht gut tut? Oder ein anderes Beispiel, wenn du dir selbst oder andere dir einreden, dass du nichts wert bist, dass du nicht schlau genug bist oder nicht schön genug oder nicht erfolgreich genug oder was auch immer nicht genug, dann schau doch in Gottes Wort. Was sagt Gott dazu? Was sagt Gott über dich? Die Lügen Satans können wir nur mit Gottes Wahrheit aufdecken. Und der zweite Punkt, der ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Nehemia bittet Gott um Hilfe, denn er weiß, aus eigener Kraft geht überhaupt nichts. Aus eigener Kraft kann ich den Angriffen meiner Feinde, den Angriffen des Teufels nicht standhalten. Das ist unmöglich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt, so die eigenen Begierden, von denen man vielleicht weiß, dass die nicht so gut sind, selbst irgendwie zu bekämpfen. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und deshalb schreibt auch Paulus im Epheserbrief: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und mit Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen. Damit ist die Welt gemeint. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ja, also eine Metapher des Krieges, die aber ganz gut passt zu den Angriffen des Teufels. Wir brauchen Gottes Waffenrüstung. Wir brauchen Gottes Kraft. Alleine können wir nicht gegen Anfechtungen standhalten. Nehemia wusste das zum Glück und er betet deshalb auch mehrmals in diesem Kapitel, zum einen in Vers 9: Herr, gib du mir Kraft, gib du mir Mut. Er weiß, dass nur Gott ihm die nötige Kraft geben kann. Und warum ist das so? Das ist so, weil Gott so viel größer und mächtiger und stärker ist als der Teufel und seine Diener. Und wisst ihr, das hat Gott uns auch bewiesen. Das hat er nicht nur uns bewiesen, das hat er allen bewiesen. Das hat er auch der Geist, dem Teufel selbst bewiesen. Denn Jesus Christus hat nicht nur allen Versuchungen und Angriffen des Teufels widerstanden. Nein, er hat noch viel mehr getan als das. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um uns Verlorene und Hilflose und Schwache zu retten. Uns, die wir aus eigener Kraft gar nichts tun können. Er ist gekommen, um uns aus der, ich zitiere Paulus, aus der Knechtschaft des Teufels zu befreien. Um uns von der Finsternis ins Licht zu holen. Um uns zu erlösen, loszumachen. Loszumachen von diesen Fesseln, von den Sünden, auch von unseren schlechten Begierden, die unser Leben bestimmen, durch die Beziehungen zerstört werden, durch die auch unsere Beziehung zu Gott zerstört wurde. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Und genau das hat er auch getan am Kreuz, als er gestorben ist. Eigentlich, ja, das Bild macht überhaupt keinen Sinn aus menschlicher Sicht. Jesus stirbt und darin hat er den Sieg errungen. Denn am Kreuz hat Jesus Gottes gerechten Zorn über unser Versagen, all unser Versagen tagtäglich auf sich genommen. Und dadurch hat er uns auch wieder mit dem allmächtigen Gott versöhnt. Und er hat auch den Tod besiegt. Und er hat damit dem Teufel die Macht genommen am Kreuz. Und durch den Glauben an Jesus Christus und durch nichts anderes werden wir befähigt, Versuchungen zu widerstehen. Der Glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, das ist letztlich die Waffenrüstung Gottes. Ja? Paulus in Epheser 6, er schlüsselt diese Waffenrüstung noch weiter auf, aber letztlich ist es der Glaube an Jesus Christus. Das, was Jesus Christus für uns getan hat, das ist die Waffenrüstung. Und das ist das Entscheidende im Umgang mit Versuchungen, das ist das Entscheidende in deinem Leben überhaupt. Alleine bist du verloren. Keine Chance. Die Frage, lässt du dich von Jesus retten oder nicht? Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du errettet. Dann bist du ein Kind Gottes. Damit bist du von der Sünde, vom Teufel, vom Tod befreit. Sie haben keine Macht mehr über dich. Du gehörst zu Gottes Familie. Und wenn du noch kein Leben mit Gott führst, dann ermutige ich dich, Jesus als deinen Herrn anzunehmen. Lass dein altes Leben mit all dem Mist und der Sünde auch hinter dir und wende dich zu Jesus Christus zu. Gott möchte dich retten, Gott möchte dir vergeben. Und ja, wir Christen haben trotz allem mit Versuchungen zu kämpfen, jeden Tag. Und das ist so ein bisschen eine Spannung, ja. Ich sage hier, wir sind von der Macht des Todes, von der Macht des Teufels befreit und trotzdem haben wir mit Versuchungen zu kämpfen. Wie passt das zusammen? Das ist diese, man kann auch sagen, schon und noch nicht oder so. Also wir leben befreit, wir leben als Kinder Gottes auf dieser Erde. Und das Reich Gottes ist schon angebrochen und doch ist es noch nicht ganz da. Und wir warten auf den einen Tag, wenn Jesus wiederkommt und dann wird endgültig das Reich Gottes in seiner vollen Macht deutlich und dann wird der Tod und der Teufel und die Sünde und alles Schlechte, was es überhaupt gibt, als Konsequenz davon vernichtet. Und dort entscheidet sich auch, folgst du Jesus Christus nach, dann wirst du gerettet. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wir haben tagtäglich mit Versuchungen zu kämpfen. Manchmal verlieren wir auch den Kampf, leider viel zu oft. Aber wir können uns an den wenden, der den Kampf gewonnen hat. Der den Kampf erfolgreich geführt hat und das Ergebnis dieses Kampfes, das steht schon fest. Jesus Christus hat gewonnen. Schon und trotzdem noch nicht sehen wir das in seiner Ganzheit. Ja? Was wir erleben, ist das letzte Aufbäumen des Teufels, der seine Niederlage noch nicht eingestehen will und der nochmal mit voll in dieser Welt wütet, uns versucht, mit allen Mitteln von Gott zu trennen. Aber letztlich muss er genau wie auch die Feinde Nehemias feststellen. Wir lesen noch die Verse 15 und 16. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut, denn sie erkannten, dass unser Gott uns geholfen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, die Taktik war, Nehemia Angst einzujagen mit allen Mitteln. Und in diesem Vers lesen wir, als die Feinde sahen, dass Gott auf unserer Seite war, bekamen sie Angst und sie verloren allen Mut. Ich möchte schließen mit zwei Versen aus dem Hebräerbrief. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dass Versuchungen tagtäglich da sind und du manchmal diesen Kampf verlierst dagegen, vielleicht auch oft, dann hör ganz genau zu. Hebräer 4, die Verse 15 und 16. Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er selbst ohne Sünde blieb. Wir wollen nun also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir auch brauchen. Möge Gott uns dabei gnädig sein. Amen.